Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Piratenfraktion spricht nun Herr Kollege Schwert. Herr Präsident, verehrte Kollegen, gestatten Sie mir zunächst ein paar Worte, warum ich diese Rede nicht zu Protokoll geben wollte. Wir hatten heute über eine Stunde Zeit, über den Proporz zwischen Westfalen und Rheinländern in der Stiftungsvorstand zu reden. Wir sollten dann auch Zeit haben für einen konstruktiven Dialog über die Wirtschaft und Finanzen dieses Landes. Sonst betreiben wir hier nur noch Polittheater, statt für die besten Lösungen dieses Landes zu arbeiten. Das 57-Sekunden-Gesetz zum Meldegesetz im Bund, das ist ein trauriges Beispiel, wo sowas hinführen kann. Bitte stellen Sie in Zukunft nur Anträge, zu denen es auch was zu sagen gibt. Vielen Dank. Ich bitte um Ihr Verständnis dafür. Meine Damen und Herren, Frau von Böselager, vielen Dank für die Stellung dieses Antrags, dem wir einige Punkte entnehmen können, die wir für bedenkenswert halten. Ich stimme Ihnen zu, dass besonders große Leuchtturmprojekte nicht automatisch den besten Nutzen für dieses Land bringen. Aus der Projektsteuerung weiß man, dass große Projekte mit übermäßiger Komplexität überdurchschnittlich oft scheitern oder ihre Ziele nicht erreichen. Wettbewerbe hingegen ermöglichen ein Verfahren, in dem nicht das Prestige, sondern die Leistungsfähigkeit eines Projektes im Vordergrund steht. Wettbewerbe führen bei richtiger Auswahl der Kriterien und bei funktionierender Erfolgskontrolle tendenziell zu besseren Ergebnissen. Ich würde aber gerne einen zusätzlichen Punkt ansprechen. Das ist die Bürgerbeteiligung. Im Rahmen von Wettbewerben ist die Einbindung der Bürger leichter möglich. Sie können am Vorschlags- und Bewertungswesen teilnehmen und am Abstimmungsprozess. Eine offene Plattform würde es erlauben, die vorhandenen EFRE-Mittel im Bürgersinne zu verteilen. Wir bitten die Landesregierung, die Wettbewerbe entsprechend zu gestalten. Der zweite uns wichtige Punkt ist die Transparenz. Bitte stellen Sie sicher, dass die Vergabe dieser Mittel nachvollziehbar geschieht und dass der jeweilige Erfolg der Maßnahme transparent dargestellt wird. Dies würde erlauben, mit wachsender Erfahrung in Zukunft noch besser jene Projekte zu fördern, die einen Erfolg erwarten lassen. Wenn Sie schon einzelne Leuchtturmprojekte durch die Landesregierung durchführen lassen wollen, dann erwarten wir, dass Transparenz und Bürgerbeteiligung ebenfalls den großmöglichsten Stellenwert eingeräumt bekommt. Dadurch erhöhen Sie die Akzeptanz solcher Projekte in der Bevölkerung. Die getroffene Auswahl der EFRE-Ziele durch die EU-Kommission und die Landesregierung ist im Grundsatz zu begrüßen, auch wenn die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen ein sehr allgemein gehaltenes Ziel ist. Die Forderung der CDU, auch den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen in die Liste förderungswürdiger Ziele aufzunehmen, können sich die Piraten anschließen, allerdings lediglich im Hinblick auf nachhaltige Strukturen und die CO2-arme Gesellschaft, die ja auch als Ziele in dem Katalog stehen. So finden wir den Ausbau des Individualverkehrs nicht förderungswürdig, wohl aber das Schienennetz und den öffentlichen Personennahverkehr. Wir würden uns hier einen Modellversuch zum fahrscheinlosen Nahverkehr wünschen. Der Plan, den Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnik hingegen nicht zu den förderungswürdigen Zielen zu zählen, kritisieren wir ausdrücklich. Gerade in den ländlichen Bereichen Nordrhein-Westfalens ist der Anschluss an das breitbandige Internet keineswegs selbstverständlich. Beispielsweise in der Eifel und im Siegerland gibt es Gemeinden, für die es ein echter Standortnachteil ist, keinen breitbandigen Internetzugang anbieten zu können. Eine Ansiedlung eines Unternehmens, welches zum Beispiel Support für Software anbieten muss, ist nicht möglich. Wir möchten anregen, auch den Breitbandausbau im Rahmen der EFRE-Förderung zu ermöglichen. Ebenso halten wir es für wichtig, dass auch Gemeinden, die der Haushaltskontrolle unterliegen, in den Nutzen des EFRE-Programmes kommen können. Also auch dann, wenn sie sich den Eigenanteil der Förderung nicht leisten können. Denn sonst erreicht die Strukturförderung gerade diejenigen nicht, die sie am nötigsten haben. Ich danke Ihnen.